Eben haben sich drei frische, buntene Fickfehler, wohl so alle um die 15 Jahre alt, illegal vor meinem Wohnzimmerfenster versammelt. Nun, zumindest haben sie mich nicht gefragt, ob ich etwas dagegen einzuwenden hätte, wenn sie ihre nach aufdringlichem Schlampenparfüm muffelnden Kadaver dort für ein paar Minuten zwischenlagern. Die Tussen hatten die Ausstrahlung einer Brotdose voll von angeschimmelten Kackstullen. Ja, wirklich, es waren absolut schauderhafte Evolutionsbremsen, wie man sie sich vielleicht in einer Doku-Soap über schwer erziehbare Teenie-Gapperfätzchen erwartet, aber bestimmt nicht vorm Wohnzimmerfenster. Eine von ihnen war so eine ölige Fettgondel, die sich weder richtig kleiden noch vernünftig schminken konnte. Aber hey, wozu auch? Sie konnte schließlich auch nicht richtig sprechen. Sie alle vollbrachten es lediglich dumm zu lachen und immerzu zu kreischen. Und deshalb bekam ich noch ungefähr 10 Minuten Lärmbelästigung übel Lust, diese Specknacken mit Hieb- und Stichwerkzeugen zu attackieren. Aber dann erinnerte ich mich daran, dass ich vor einer halben Menschenewigkeit selbst ja auch mal so jung gewesen war. Und als ich so jung war, wie diese drei beklagenswerten Zellhaufen, da habe ich so etwas wie sie tatsächlich ganz toll und anbetungswürdig gefunden. Und ja, die Mehrheit der 15-jährigen Mädels haben auch schon in den 80er Jahren über jeden Müll in einer Art und Weise gelacht, dass man sie dafür am liebsten erschlagen oder sie sich in irgendeinen Josef-Fritzl-Keller gewünscht hätte. Aber damals war ich eben noch jung und dumm und sah das alles anders als heute. Damals wollte ich diese Wurstgesichter nicht für ihr ständiges Gelärme erschlagen, sondern ich dachte mir, dass all dies einfach dazugehört. Und so war und ist es ja auch. Die Jungs mussten und müssen diese blökenden Mistbratzen am Ende doch so nehmen, wie sie sind. Wollen sie ihre Chance auf einen Stich wahren. Wie gut, dass die Jugend so schnell verfliegt, resümierte ich erleichtert und überlegte alsdann, wie ich diese drei Betriebsunfälle möglichst rasch von meinem Fenster wegbekommen könnte. Und schnell hatte ich die rettende Idee. Ich öffnete mein Klassikmusikverzeichnis am PC und wählte den Radetzky-Marsch aus, um diesen dann bei voller Lautstärke abzuspielen. Und die Zangengeburtenparasiten verschwanden tatsächlich. Zwar lachend, kreischend und lärmend, aber sie verschwanden. Ich weiß schon, warum ich meistens zwar nicht die Straßenseite wechsle, wenn mir südländisch aussehende und volltrunkene männliche Jugendliche mitten in der Nacht entgegentaumeln, dies aber sehr wohl tue, sobald sich mir, selbst am helllichten Tag, allein zwei dieser weiblichen Jungfotzen Brechreizbeschleuniger nähern. Pfui, Deibel! Macht, dass ihr wegkommt! Du auch! Futze! Ihr sollt laufen! Ich werde euch schon Beine machen! Ihr nehmt das! Na, was sieht ihr scheiße aus?